Sind es wir, wollt wir nennen's Punkrock. Schimpft es kommerziellen Pop oder auch Deutschrock. Werft uns vor, die ganze Szene zu verraten, weil wir nicht mit Steinen schmeißen und auch keinen Iro tragen. Unsere Eltern, die sind Lehrer und Beamte. Wenn ihr uns deshalb nicht mögt, dann hört die anderen. All die anderen, die noch wahren Punkrock machen. 30 Euro für ein T-Shirt, 30 Euro für die Platte. Und dann freut euch, dass ihr Punks geblieben seid. Wenn ihr Parolen unter YouTube-Videos schreit und spielt einfach weiter Punkrock-Polizei. Sagt, was Punk ist und was nicht. Ihr habt's drauf, ihr wisst Bescheid. Aber stopp, das soll nicht heißen, dass uns eure Meinung ankotzt. Denn einfach drauf zu scheißen, das ist Punkrock.